heute Abend zum Vollwissen-Podcast. Alles ein bisschen ruhiger, alles ein bisschen gediegener und entspannter, ohne festes Thema, weil wir haben heute was Neues ins Leben gerufen, und zwar die Night Lounge Edition, jetzt mit der Schnapszahl der 11. Folge. Und wollen diesen offenen Abend einfach mal freigestalten und gucken, was wir so aus den Alltagswissenschaften vielleicht Entspanntes erzählen können. Ja, da kann ich direkt einhaken. Ich habe mir eine spezielle Location für die Night Lounge Edition gesucht. Ich stehe an der Ludendorffbrücke, und das ist ja tatsächlich ein für die deutsche Geschichte sehr, sehr wichtiger Ort. Und was die Geschichtswissenschaften anbetrifft, könnte man da gleich mal einhaken. Was ist die Ludendorffbrücke? Weißt du das? Nein, für mich hört sich das holländisch an. Ist es holländisch oder? Nein, das ist überhaupt nicht holländisch. Und zwar, die Ludendorffbrücke ist eine ehemalige oder war eine Eisenbahnbrücke von Remagen am Rhein, die über den Rhein führte. Das war eigentlich nichts Besonderes, aber diese Brücke, die sollte zum Ende des Zweiten Weltkriegs von den Deutschen gesprengt werden. Die Deutschen wollten die sprengen, damit bloß nicht die anrückenden Alliierten, die Amerikaner, den Rhein überqueren konnten. Und das Besondere an dieser Brücke ist, sie wurde eben nicht gesprengt, dass der Sprengstoff, den die Deutschen angebracht haben, hat überhaupt nicht ausgereicht. Und insofern ist die Brücke teilweise erst erhalten geblieben. Und die Amerikaner konnten über diese alte Eisenbahnbrücke den Rhein überqueren. Einige Tage später, nachdem die Amerikaner schon sehr viel Gerät und sehr, sehr viele Soldaten rübergebracht haben, ist die Brücke dann doch eingestürzt. Und dabei sind, ich glaube, auch 28 amerikanische Soldaten gestorben. Aber dieser Punkt am Rhein, an dem die Amerikaner den Rhein überquert haben, um Deutschland von der Nazi-Diktatur zu befreien, ist natürlich ein sehr, sehr wichtiger Ort. Und das ist alles nachts passiert, nehme ich mal an. Ich glaube, dass das am 4. März 1945 war, und ich bin mir nicht ganz sicher, aber das hat eine Weile gedauert. Also das war nicht so, oh, da ist eine Brücke, lass mal rübergehen, sondern die wurde teilweise noch belagert, und da gibt es sehr interessante Dokumentationen drüber, auf YouTube zum Beispiel. Wo wir jetzt hier über Nacht reden und auch gerade über Krieg, was ja nicht unbedingt entspannt ist, aber da fällt mir doch eine Sache ein. Ich glaube, das war im Kampf gegen Russland, wo in der Weihnachtszeit die beiden Truppen in ihren Schützengräben lagen, direkt an der Front. Und dann Weihnachten wurde natürlich dann nicht geschossen, oder so war es dann eben üblich. Also niemand hat gekämpft. Und dann wurde tatsächlich ein Weihnachtsbaum in die Mitte gestellt, und dann wurde zusammen so ein bisschen gefeiert. Die Hände wurden sich gereicht und so weiter. Das war so eine Ausnahmesituation. Es wird heute auch noch in Schulen von den Kindern immer nachgespielt unter Anleitung. Das war so ein besonderes Ereignis. Den Namen weiß ich jetzt gerade nicht, aber typisches Nachtereignis. Ich würde auf Ersten Weltkrieg tippen. Nee, es war der Zweite. Zweiten? Ich bin mir ziemlich sicher, dass es der Zweite Weltkrieg war, ja. Ist aber auch das Einzige, was mir im Feldkrieg irgendwie als Positives einfällt. Aber gut, da sieht man vielleicht, wie der Mensch wieder so ein bisschen zu seiner Güte auch auf dem Wege sogar manchmal unter irgendwelchen Bedingungen auch mal zurückkommen kann. Tja, ich weiß ja nicht, so ein Weihnachtsbaum. Was mir gerade einfällt, ist, weil wir jetzt ja schon bei dem Thema Krieg sind, für Kriege war ja durchaus der Mond früher möglicherweise entscheidend. Angriffskriege wurden ja, also ich rede jetzt nicht vom Ersten und Zweiten Weltkrieg, sondern der Zeit auch davor, bei Nacht geführt, damit der Angegriffene nicht sofort sehen konnte, was dann da so passiert. Und da war ja auch allerdings war es, ja, absolut. Nacht, allerdings, ne? War es da natürlich wiederum von Vorteil, wenn der Vollmond mit seiner vollen Leuchtkraft möglicherweise dann doch ein bisschen geleuchtet hat, sodass die Angreifer zumindest sehen konnten, wo sie hinlaufen. Und man kann natürlich so tun, als hätte man eine riesen Armee, ne? Indem man eben viel Krach macht. Oder man schleicht sich an, ne? Aber so immer die Nacht zu nutzen, immer die geheimnisvolle Nacht hinzunehmen als Überlagerung oder als Chance für Angriffe und für alle möglichen Machenschaften. Ist ja auch interessant, dass Menschen nachts Angst haben und wenn sie morgens um 5 aufstehen und zur Arbeit gehen und es ist immer noch 3 Stunden Nacht, plötzlich keine Angst mehr haben vor der Dunkelheit. Ich habe da noch nie drüber nachgedacht, aber das stimmt ja. Absolut. Oder im Winter, wenn es um 4 oder 5 Uhr nachmittags dunkel ist, ne, da hat auch keine Angst auf der Straße. Ja. Woran liegt das? Tja, woran mag das liegen? Ja, das zeigt eben, vielleicht ist die Nacht ja eigentlich was ganz Natürliches, was man auch für sich nutzen kann. Vielleicht waren die Menschen früher in der Nacht eben auch aktiv und hatten einfach keinerlei Angst vom Umfeld. Vielleicht kam es erst später. Und vielleicht ist man sich dann erst der wirklichen Sicherheit bewusst, weil man eben so stark geprägt ist als Mensch in seinem Handeln. Oder ist einfach nur ungewohnt für den Menschen, nachts um 2 draußen rumzulaufen, aber morgens um 5, wenn man zur Arbeit muss, ist es schon wieder relativ normal und deswegen auch keine Angst. Ja, da ist eben das Bewusstsein schon beim nächsten Ziel. Also da ist die Angst dann quasi überflüssig, weil der böse Wolf oder der Axtmörder, das geschieht eben alles nur nachts. Vielleicht kommt diese ganze Angst ja auch nur von Geschichten, die früher erzählt wurden und natürlich von den Filmen, die heute gezeigt werden. Aber ganz wird die Nacht natürlich ihren Reiz als Versteck und als Ort des Bösen auch nicht verlieren oder des Geheimnisvollen. Also die alten germanischen Feste, die wurden ja auch vorwiegend in der Nacht gefeiert. Und in der Nacht, zum Beispiel in Halloween, da war dann auch der Weg zur Geisterwelt am kürzesten und die waren am leichtesten zu erreichen, ist, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, auch eine sehr dunkle Nacht, eine sehr lange Nacht. Und Vollmond als Kehrseite, als Sonne der Nacht quasi gesehen, ist ja auch immer ein Sinnbild. Und dann gibt's ja auch entsprechend diese ganzen Sagen und Mythen, was an Vollmond gepflanzt wird, ist gut und an Vollmond kann man nicht schlafen. Das sind ja immer auch so beliebte Sagen, moderne Sagen, die weitererzählt werden. Also ich denke gerade das, was du da angesprochen hast mit dem bei Vollmond kann man nicht schlafen, ich finde, das ist eine unglaublich verbreitete Annahme. Also ich habe so viele Menschen schon kennengelernt, die gesagt haben, oh, hier Vollmond, kann nicht schlafen, das ist bei mir genauso. Bla bla bla. Das ist bei mir tatsächlich genauso und klar, wenn ich richtig erschöpft bin, schlafe ich trotzdem. Aber grundsätzlich, also ein Vollmond ist häufig so, dass ich eben einfach überhaupt gar nicht schlafen kann, keinen Kaffee getrunken, lange wach gewesen, trotzdem geht's nicht und dann am nächsten Tag merke ich erst, oh, war ja Vollmond. Also ich glaube, da ist schon irgendwie was dran. Es kann natürlich auch am Licht liegen, ne? Also ich will jetzt hier nicht irgendwelche geheimnisvollen Schlösser aufbauen, aber... Also ich gehe mal schwer davon aus, dass es sich da um ein Phänomen der selektiven Wahrnehmung handelt, denn du sagtest ja auch gerade, oh, am nächsten Morgen fällt dir auf, ach, es war ja Vollmond und dann setzt du das in Verbindung, dein schlechtes Schlafen mit dem Vollmond und fertig, weil ich meine, aus wissenschaftlicher Sicht ist ja... Da muss ich mich mal einhaken, das glaube ich nicht, weil dafür habe ich einfach viel zu selten Schlafstörungen, als das in Zusammenhang stehen könnte und dafür ist viel zu selten Vollmond, also... Da müsste ich, also das ist nie so gewesen, dass ich dachte, wieso habe ich denn so schlimm geschlafen? Also dann in der Regel hatte ich dann halt zu viel Kaffee abends getrunken. Dann wusste ich schon, wird nichts, ne? Aber in diesen Fällen, da war es halt tatsächlich so, ich wusste es eben vorher nicht. Ich dachte, schläfst gleich ein, dann ist gut und ist eben nicht passiert. Also ich finde das immer sehr schön, denn das kann man ja ganz einfach widerlegen, dass das mit dem Vollmond irgendeinen Einfluss auf den Menschen hat. Was viele Menschen ja gar nicht wissen, ist, dass... der Vollmond, ja, also den Vollmond, den gibt es ja eigentlich gar nicht. Der Vollmond ist ja nichts weiter als der Mond, den wir sowieso haben. Und dann ist er halt voll beleuchtet. Es gibt viele Menschen, die sagen immer, ja, also der Mond, der bewegt Weltmeere. Warum soll er denn dann nicht auch die Menschen bewegen? Ne? Also mit Weltmeeren meinen sie dann, naja, also der macht hier die Gezeiten, Ebbe und Flut, Hochwasser, Niedrigwasser. Das ist ja alles richtig, nur... Das hat natürlich überhaupt nichts mit irgendeinem Einfluss auf den Menschen wegen Schlafstörungen zu tun. Das möchte ich mal an einem Beispiel deutlich machen. Also angenommen, wir haben Halbmond. Dann muss man sich das so vorstellen, dass, stellen wir uns ein L vor, dann wäre die Sonne an der langen Linie vom L ganz außen, die Erde wäre im Knick und der Mond wäre an der Spitze von der kurzen Linie. daher sehen wir, rechter Winkel, Mond, Erde, Sonne, sehen wir den Mond nur halb angeleuchtet. Der Mond hat den gleichen Abstand zur Erde, wie er sonst auch immer hat, er ist halt nur halb angeleuchtet. Bei Vollmond, da sind Sonne, Erde und Mond in einer Linie, also erst die Sonne, dann die Erde und dann der Mond. Dadurch ist der Mond vollständig angestrahlt und wir können ihn sehen. Eine Besonderheit, und deswegen sagen diese Menschen, die sagen, oh ja, hier Weltmeere, bla bla bla. Eine Besonderheit bei Vollmond ist ja tatsächlich, dass die Gezeiten bei Vollmond besonders stark sind. Also das Hochwasser ist besonders hoch, das Niedrigwasser besonders niedrig und die Meeresströmungen sind oder die Gezeitenströmungen sind besonders stark. Das liegt daran, Sonne, Mond und Erde sind in einer Linie und die Gravitationskräfte von Mond und Sonne, die auf die Erde wirken, die addieren sich. Und insofern gibt es einfach mehr Gezeitenkräfte. Bei dem Halbmond ist es so, haben wir gerade darüber gesprochen, steht das in einem rechten Winkel. Also wie bei dem L, dort stören sich die Kräfte von Sonne und Mond und insofern fallen dort die Gezeiten besonders schwach aus. Und jetzt kommt das, was ganz, ganz viele von diesen Menschen, die glauben, oh, hier ist Vollmond, nicht gut schlafen, gar nicht wissen und immer vertun. Angenommen, es wäre tatsächlich so, dass dieser ganz starke Effekt bei Vollmond, nämlich dass die Gezeiten, die Kräfte von Mond und Sonne sich addieren und besonders stark auf die Erde auswirken, irgendwas mit dem Schlaf zu tun hätten, dann müsste genau das gleiche Phänomen nämlich bei Neumond auftreten. Bei Neumond ist die Konstellation nämlich so, erst die Sonne, dann der Mond und dann die Erde, also auch wieder in einer Linie. Und da ist es ganz genauso wie bei dem Vollmond, dass sich die Gravitationskräfte von Mond und Sonne, die auf die Erde wirken, addieren und insofern die Gezeiten dort auch wieder besonders stark sind. Also alle, die sagen, ja, das hat irgendwie was mit Vollmond, ja, dann müsste man bei Neumond genauso schlecht schlafen können. Naja, außer es liegt eben tatsächlich einfach am Licht. Das kann natürlich sein, dass es einfach nur an dem Meer an Licht liegt. Ne? Also das wäre... Daher würde ich sagen, helfen Gardinen. Würden Gardinen vielleicht helfen, aber wie oft befasst man sich mit diesem Phänomen? Also ich gucke halt nicht in die Zeitung, oh, da und dann ist Vollmond und mache ich irgendwie die Gardinen zu, sondern ich gehe ins Bett, kann nicht pennen und komme gar nicht auf die Idee, was überhaupt los ist. Also, aber klar, vermutlich wäre das dann vielleicht schon die Lösung. Oder vielleicht, dass ein Hund draußen in einer Hundehütte ist und der helle Vollmond ihm da ins Gesicht scheint und der anfängt zu bellen und du deshalb nicht schlafen kannst. Naja, also in meiner Umgebung habe ich keine Hunde. Also wenn irgendwas laut ist, das fällt mir schon auf. Ja, der Nachbarshund vielleicht oder so. Nee, ich bin ja nicht völlig abgehoben. Also ich denke, ich würde mir das schon zutrauen, zu unterscheiden zu können, woran es zumindest im Groben gelegen hat. Wusstest du eigentlich, wie man erkennen kann, ob der Mond zunehmend oder abnehmend ist? Nee. Weiß ich überhaupt gar nicht. Also habe ich mich auch noch nie mit auseinandergesetzt und die Frage hat sich für mich auch nie gestellt. Ja, aber es ist total einfach. Und zwar, wenn man den Mond im ersten Teil der Nacht sehen kann, dann ist er jetzt zunehmend. Und wenn man den Mond nur im zweiten Teil der Nacht sehen kann, dann ist er abnehmend. Und wenn man ihn gar nicht sehen kann nachts, dann ist Neumond. Und wenn man ihn die ganze Nacht lang sehen kann, dann ist Vollmond. Und das hilft mir weiter mit Schlafproblemen oder... Muss ich das einfach wissen? Wahrscheinlich aus Leben. Das hilft dir weiter. Dann weißt du nämlich, oh, bald ist Vollmond, da muss ich Gardine wieder zumachen. Oh, okay. Ja. Aber wo wir gerade beim Monden sind, glaubst du, dass wir in dem Zeitraum, in dem wir jetzt noch so leben werden, einen Beweis für außerirdisches Leben bekommen werden? Schwer vorstellbar. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass wir das hinbekommen werden. Nee. Also man muss sich zwar immer, hat ja die Geschichte auch gezeigt, dass man es nie, dass es immer anders kam, als man dachte, aber das glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil die Entfernung und die Geschwindigkeit des Lichts und diese ganzen Dimensionen, die man sich ja nicht mal andersweise vorstellen kann, so unglaublich sind, dass ich nicht glaube, dass hier irgendwelche Geschichten ankommen oder messbar werden oder so. Also ich gehe sehr fest davon aus, dass in dem Zeitraum, in dem ich noch leben werde, dass es da irgendeinen Beweis geben wird. Also damit meine ich jetzt nicht irgendwelches intelligentes Leben oder dass hier irgendwie einer vorbeikommt und sagt so, hallo, hier bin ich, sondern dass man irgendwie nachweisen kann, dass vielleicht so eine halbe Bakterie irgendwo auf einem anderen Planeten wohnt oder mal gewohnt hat oder so. Ja, aber da muss ich gleich mal einhaken. Also ich fände es sehr wünschenswert, ne? Und ich glaube auch mittlerweile ist es ja so, dass man mit, ohne dass man belächelt wird, sogar behaupten darf, rein rechnerisch gibt es weiteres Leben und man kann sich das ja auch kaum vorstellen eigentlich, was es alles geben kann. Und man lebt ja nur in diesem allein Horizont. Allein in unserem Sonnensystem. Genau, ja, allein natürlich. In unserem Sonnensystem und man lebt ja auch nur in seinem Horizont. Ich bin jetzt nur aus der, habe jetzt nur aus der Warte geguckt, dass man natürlich nirgends hinkommen kann und so. Ist ja eigentlich offenkundig, ne? Die Entfernung und da bräuchte man jetzt nicht eine Technologie, die so Science-Fiction behaftet ist, dass man die vermutlich nicht in nächster Zeit irgendwie erfindet. Außer es passiert eben das Unerwartete, ne? Ja, aber wenn wir uns auf unser Sonnensystem beschränken würden, also die Technologie hätten wir jetzt schon. Ich glaube, da müsste man jetzt nochmal 10 Jahre Entwicklung und nochmal ordentlich Geld reinstecken, aber dann wären wir, denke ich, schon in der Lage, irgendwie so eine Handvoll Dreck vom Mars zu holen und wenn man dann da irgendwie ja, das sehen kann. Das glaube ich auch. Aber ob das was aussagt, also es gibt ja auch eine große Zahl, ich glaube 5 Tonnen an Meteoriten vom Mars haben wir hier liegen, also die haben wir und die kann man auch kaufen, die sind auch nicht allzu teuer und das ist jetzt nur ein Beispiel, also der Mars ist ja physisch gar nicht so weit entfernt, aber wenn wir uns jetzt mal den Pluto angucken, ne? Ja. Der Pluto wurde ja vor kurzem auch so im Flyby so ein bisschen weiter erforscht. Man denkt ja, der Pluto, da wissen wir grundlegend, ja. Da wissen wir ja alles drüber, dachte man. Oder ja, gar nichts wusste man, überhaupt nicht. Wusste eben anscheinend noch viel weniger, als man dachte, ne? Indem dann eben doch andere stoffliche Zusammensetzungen und unerklärbare Wolken und Formationen plötzlich da sind. Das finde ich unglaublich. Also, dass man da von Tatsachen ausgegangen ist und plötzlich sieht auf so ein paar Bildern, oh, es ist doch vollkommen anders. Und wo du schon mal ansprichst, Leben im All ist natürlich immer Nährboden für alle möglichen Philosophien, Ansichten und vielleicht auch sogar für eine Art Neudenken des Daseins und so weiter. Und eine Perspektive, ich weiß noch, wie ich damals zur Schule gegangen bin und da haben wir dann als erstes gelernt, so ja, solche Sachen gibt es alles nicht, schlag dir das mal aus dem Kopf. Das ist totaler Quatsch. Und jetzt kommt es in den Nachrichten mehrfach und es geht immer mehr in die Richtung, dass wir davon ausgehen, es gibt allein jetzt schon messbar genügend erdähnliche Planeten. Und das All, der Raum ist bekannterweise unendlich, er endet nicht. Und das erfasst das Bewusstsein dann aber nicht mehr. Ne? Ein unendlicher Raum, das ist einfach unvorstellbar, weil wir ja uns quasi, ich stelle mir das immer gern, alles auch so ein bisschen räumlich vor, wie wir denken. Und wir denken ja quasi auf einer Platte. Auf einer räumlichen Platte. Also das Leben auf der Erde spielt sich vielleicht in einer Varianz von vielleicht 10 Kilometern ab. Und das Alltagsbewusstsein spielt sich vielleicht auf 400 Meter Höhenunterschied und auf einer Entfernung von alltäglich vielleicht maximal 50 Kilometern zur Arbeit pendeln ab. Und dann ist das Bewusstsein oder die Gedanken sind dann auch gerne mal im Urlaub oder so, aber immer sehr beschränkt. Also das Alltagsbewusstsein von Entfernungen und von den Räumen und Möglichkeiten, die es gibt, das ist ja ohnehin alles selektiv, was man empfindet und erfährt, ist so eingeschränkt, dass meistens diese Science-Fiction-Medien und Bilder von anderen Planeten, von anderen Lebensformen im Bewusstsein eigentlich so gut wie nie vorkommen. Und wenn, dann meistens so abstrakt, dass sie halt wirklich aus den Medien entnommen sind und gut, der Geist ist fähig, sich allerhand verschiedenste Formen, die auch nicht vorgekommen sind, vorzustellen, aber sie sind immer abgeleitet von irgendetwas, ne? Entweder von kreativer Neuschöpfung aus Medienbildern, Formen oder irgendwelchen übermittelten Sagen, die dann immer weiterentwickelt werden, bis wir dann halt dieses typische Alien hatten als Bild, ne, in verschiedenen Ausprägungen. Aber was dann schlussendlich kommt, das ist ja immer sehr interessant, das zu diskutieren, was dort alles auftreten kann und wie sich das auswirken würde. Aber ich denke, dass genau das ein ganz wichtiger Punkt ist, dass man muss gar nicht bis in das Unendliche gehen, um Leben zu finden. Also vielleicht nochmal für unsere Zuhörer, die astronomisch da noch nicht so gebildet sind. Also bis in die 50er Jahre hinein ist man ja durchaus davon ausgegangen, dass es nicht ausgeschlossen ist, dass es möglicherweise sogar relativ intelligentes Leben in unserem Sonnensystem geben könnte. Da vor allen Dingen auf der Venus und dem Mars. Und gab lange Zeit die Vorstellung, dass auf der Venus sogar so ein urwaldmäßiges Klima sein könnte, mit vielleicht irgendwelchen großen Viechern, Dinosauriern und so weiter. Und Mars, da möglicherweise irgendwelche Gräser wachsen würden und ja, möglicherweise auch so kleine Marsmännchen da rumlaufen würden. Das hat sich dann alles relativ schnell erübrigt, als man da mal vorbeigeflogen ist und gesehen hat, ach so, doch ein bisschen anders als gedacht. Und seit dem Punkt, und ich glaube, da sind viele hängen geblieben, seit dem Punkt war irgendwie klar, nee, das können wir uns mal schön von der Backe putzen. Es gibt hier kein intelligentes Leben und es gibt eigentlich auch gar kein Leben, außer so, ne, so hier, so bei uns. Mittlerweile sind wir ja viel, viel weiter. In unserem Sonnensystem gibt es eben doch die Möglichkeit, dass es Leben gibt. Nur haben wir da bisher einen großen Fehler gemacht. Wir haben ja immer auf den Planeten gesucht und mittlerweile kann man eigentlich davon ausgehen, dass auf einigen Monden in unserem Sonnensystem die Chance auf Leben viel, viel höher ist als auf anderen Planeten. Wenn wir da nochmal, wenn wir von vorne bis hinten durchgehen, also Venus ist eigentlich nichts zu machen, nicht ausgeschlossen, soweit ich weiß, irgendwelche Bakterien in höheren atmosphärischen Schichten da, aber ich glaube, das ist nichts Besonderes. Da Erde ist bekannt, Mars, ja, also ich glaube, mehr als eine tote Bakterie wird man da nicht finden. Dann von den 4 Jupitermonden gibt es, glaube ich, auf 3 Monden die Möglichkeit, dass da irgendwie sowas rumfliegt oder rumkrabbelt oder rumschwimmt. Und auf, soweit ich weiß, 2 Saturnmonden ist das auch nicht ausgeschlossen. Das Interessante bei einigen dieser Monden, und das ist, glaube ich, etwas, was noch viel, viel mehr in unser Bewusstsein kommen muss, auf einigen dieser Monden gibt es, ja, die sind mit einer Eisschicht bedeckt. Und unter diesem Eis ist Wasser, flüssiges Wasser möglicherweise oder sehr wahrscheinlich sogar. Und das ist nicht ausgeschlossen, dass es da irgendwelche Viecher geben könnte. Das weiß man von der Erde in Gewässern, in tiefen Gewässern, in Ozeanen, wo gar kein Licht mehr hinkommt, wo es keine wirklichen Nährstoffe gibt, wo es nur irgendwelche schwarzen, ekligen, blubbernden Vulkanen sonst was da gibt, da hat man auch schon Leben gefunden und insofern ist das durchaus möglich. Also wir haben da in unserem Sonnensystem durchaus schon die Möglichkeit und du sagst jetzt, ja, weiter Lichtjahre und so weiter und so fort. Ja, aber die Frage ist, müssen wir dafür da unbedingt hinfliegen? Also wir haben ja jetzt schon, ich glaube, etwas über 2000 Exoplaneten entdeckt, also Planeten, die nicht in unserem Sonnensystem sind, sondern Planeten, die um andere Sterne oder um andere Sonnen kreisen. Und es wird bald möglich sein, diese direkt zu sehen. Bisher war das nicht möglich. Bisher war es immer nur möglich, die Sonne oder den Stern, um den diese Kreisen zu beobachten und dort dann beispielsweise durch eine Abnormalität in der Bewegung zu erkennen, oh, da muss irgendwas sein, was noch drum rumfliegt. Da kann man schon ein bisschen erkennen, aha, wie groß müsste das sein, wie könnte es beschaffen sein. Aber wir werden demnächst in der Lage sein, diese Dinger direkt sehen zu können. Und angenommen, man würde mal sehen, aha, Mensch, das ist, da fehlt ja Licht, da fehlen ja diese und diese Lichtwellen. Das muss ja ganz grün sein da oben. Wer weiß, das wäre schon mal ein Hinweis darauf, dass es da vielleicht irgendwas gibt, was so essbar ist zum Beispiel. Ja, also wenn man die Gewissheit hätte, dann würden sich ja noch unglaubliche Räume öffnen. Also ich muss da nochmal auf eine Sache, die du gesagt hast, möchte ich ganz gerne nochmal eingreifen. Und zwar die 50er Jahre haben ja im Prinzip das Bild des grünen Alien-Männchens auch erschaffen, was aber auch wieder deutlich zeigt, wie man sieht, wie eben diese Zeichnungen, Bilder und auch Filme behaftet sind mit dieser amerikanischen Kultur. Sieht man, dass man eben alles dann auch tatsächlich nur durch seine kulturelle Brille betrachten kann und man sich diese Räume und Wesen, die es vielleicht gibt und eigentlich alle biologischen Gestalten sich eigentlich nicht vorstellen kann. Das ist eigentlich nicht möglich. Wir können ja alle möglichen Theorien aufrufen und können das alles sehr nüchtern auch betrachten. Und doch öffnet zumindest bei mir immer diese dieser Gedanke, dass tatsächlich noch was da ist, der ja auch gerne viel diskutiert ist, immer so einen gewissen Raum auch. Also erstmal hatten wir ja bereits irgendwo im Christentum ja auch schon die Negierung dieser Räume, weil es war eben die Erde, die Gott erschuf und der Fokus ja. lag hier und es im Calvinismus musste gearbeitet werden, ne? Und das, absolut. Und zu einem relationalen Raum, wenn wir mal auf den gucken, die Beziehung der Teile, die dort wichtig sind, also nicht der räumliche Raum, sondern eben die Anordnung, dann haben wir eine Anordnung nach oben hinweg. Und so haben wir, auch obwohl die Erde jetzt bereits keine Scheibe mehr ist, trotzdem nur eine Flächenanordnung. Also wir haben zwar hohe Gebäude und wir haben auch hohe Berge, aber die spielen sich auf einer wahrgenommenen Fläche ab. Und diese Fläche würde durch diese Gewissheit, dass wir tatsächlich noch Leben im All haben, aufgebrochen werden können und würde das Bewusstsein verändern können, indem wir eben die Gewissheit haben, das Biosystem ist nicht hier vorbei. Und diese Verstetigung, das Leben befindet sich eben nur auf der Erde, die löst sich damit auch auf. Und dadurch kriegen wir in allen Formen, also davon gehe ich jetzt einfach mal ganz stark aus, in allen alltagspraktischen Formen auch ein verändertes Bewusstsein. Man schaut mit einem ganz anderen Blick auf den Himmel. Die Sterne sind eben nicht nur Punkte, weiße Punkte, die für mich leuchten, sondern die Natur, das Leben, das geht eben hinauf. Es ist durchbrochen durch Raum, der möglicherweise auch relativ leer teilweise ist. Aber dahinter geht's weiter und das ist halt eine sehr interessante Bewusstseinsgeisteshaltung, die man dann relativ schnell einnehmen kann. Also man sich einfach diese Gewissheit wirklich wachruft, dass das Leben eben nicht hier zu Ende ist. Das Leben an sich, es muss ja nicht immer der Mensch sein, der überleben muss und der leben und arbeiten und erfahren muss, sondern einfach das Leben oder die Naturgestaltung mit ihren biologischen Ausprägungen, ne? Für mich beispielsweise, mir persönlich wäre das, wenn man jetzt irgendwo Leben entdecken würde. Also ich finde das auch vollkommen egal, ob das intelligent ist oder nicht, oder sag mal, annähernd intelligent. Also ich finde allein die Tatsache, dass irgendwie so eine Bakterie oder irgendwie so ein Vieh schon total interessant, weil letztendlich, ob das jetzt eine Bakterie ist oder irgendein Affe oder ein Hund, der da rumhoppelt, letztendlich kann sich ja aus einem Lebewesen mit einfach genügend Zeit alles entwickeln. Genau, einerseits das und wenn wir... Es kommt nur auf die Umgebung an. Genau, wenn wir in diesem Heuhaufen diese einzelne Nadel entdecken, dann wissen wir eigentlich halt im Moment, okay, also einerseits sind wir eben dann nun mal, was ja das Wichtigste ist als Erkenntnis, doch eben nicht die einzigen Herrscher hier quasi, sondern ist es eben noch mehr da. Das ist schon mal das Allerwichtigste und dann lässt sich auch darauf schließen, dass der Raum einfach gefüllt ist mit biologischen Wesen. Der ist einfach voll davon. Also wenn es hier auf der Erde und was weiß ich, wie viele Lichtjahre entfernt das nächste Leben ist, dann ist der Raum mit Sicherheit gefüllt, weil man findet mit Sicherheit nicht den einen Planeten, der noch Leben hat und danach ist nur noch Leere. Das ist natürlich nicht möglich, sondern dann ist Leben auch überall. Da kann man einfach mit der Logik eben drauf schließen. Man könnte ja jetzt aber auch den Weg andersrum gehen und nicht nach Leben auf anderen Planeten oder irgendwo im Weltraum suchen, sondern gezielt Leben wohin bringen. Also kennen wir alle die Landung auf dem Mond. Das war natürlich die erste menschliche Reise zu einem anderen Himmelskörper. Und insofern, ne, da gab es zumindest schon mal, für immer nur sehr kurz, aber durchaus gab es das Leben auf einem anderen Himmelskörper. Für, ich glaube, sogar 1,5 Jahre haben da ein paar Bakterien überlebt. Denn die Amerikaner hatten, bevor sie mit den Apollo-Missionen da hochgeflogen sind, dann irgendwann mal so ein komisches Ding da hochgeschickt, das sie dann mit den Apollo-Missionen wieder eingesammelt haben. Da konnten sie dann im Nachhinein erkennen, aha, da haben irgendwelche komischen Bakterien 1,5 Jahre oben überlebt. Da hat irgendwie einer beim Einpacken von dem Ding, was er da zuvor hochgeschickt hat, irgendwie keine Handschuhe getragen oder so. Total interessant. Also das haben wir ja schon geschafft. Aber wenn man das noch weiterspinnt, hast du schon mal was von dem Mars One-Projekt gehört? Ja, habe ich was von gehört. Das ist sowas wie Big Brother auf dem Mars. Ja, und das Lustige ist, die meinen das ja, also sie meinen zumindest, dass sie das ernst meinen. Also die Idee dahinter ist ja, dass man nicht wie bei den Mondlandungen sagt, wir fliegen dahin und gucken uns das mal an und dann kommen wir wieder und bringen ein paar Steinchen mit, sondern die Idee ist, wir fliegen hin und bleiben da. Der Hintergrund dabei ist einfach, es ist relativ kompliziert, vom Mars wieder wegzufliegen. Die Technologie haben wir momentan noch nicht. Es wäre relativ einfach, dahin zu fliegen. Und eine Bruchlandung hinzulegen wäre auch relativ einfach. Wenn wir uns ein bisschen anstrengen, würden wir es auch schaffen, da relativ sanft zu landen. Allerdings, da wieder wegzukommen, wäre problematisch, da man sehr, sehr viel Energie braucht, um vom Mars wieder wegzustarten. Und die müsste man da erstmal den ganzen Treibstoff mit hinbringen. Das wäre sehr kompliziert. Und die Technologie haben wir nicht. Und die Idee hinter diesem Mars One Project ist, dass man sagt, wir nehmen die Technologie, die wir jetzt haben, schicken ein paar Freiwillige dahin und die bleiben da und finanzieren das Ganze eben durch eine Fernsehshow. Also abgesehen davon, dass ich der festen Überzeugung bin, dass das nicht klappen wird, unabhängig davon, dass das ethisch durchaus bedenklich ist, sowas zu tun, kann ich mir nicht vorstellen, dass ein privates Unternehmen oder eine Stiftung dafür auch nur annähernd genug Geld zusammenkriegen wird. Dennoch finde ich das ganz interessant. Alleine diese Idee, wir besiedeln da mal was und gucken mal. Es ist natürlich ein Selbsttötungskommando letztendlich. Aber die Idee dahinter ist schon eine ganz witzige, ja. Genau, die ist natürlich interessant und absolut medienwirksam, ne? Aber trotzdem sehr entfernt und vielleicht auch einfach ein Bild von diesem Machbarkeitsgedanken, der eben herrscht in der Moderne. Es ist, man glaubt, man kann alles umsetzen und die wildesten Dinge würden funktionieren. Und dazu kommt, dass es natürlich schön einfach ist, sich jetzt als Startup zu positionieren und Geld einzusammeln. Und umso reißerischer das Thema und umso glaubwürdiger präsentiert, desto besser. Und in Verbindung mit den Menschen, die sich eben auch freiwillig gemeldet haben, und funktioniert Geld zahlen das müssen. Und das sammelt, ist natürlich eine Geldmaschine und es ist natürlich eine Sache, die früher oder später ohnehin aufgekommen wäre. Es hätte ja schon gereicht, wenn Leute gesagt hätten, wir fliegen zum Mond, gut, hätten sie vielleicht nur halb so viel Geld eingenommen, aber auch damit genug verdient. Und das ist ja auch was sich an vielen Stellen immer und immer wieder jetzt abzeichnet. Also bei Software, jetzt ein ganz profanes Thema. Im Bereich Software werden auch unglaubliche Gelder für unfertige Programme gesammelt und die Menschen zahlen das einfach unheimlich gerne und es wird auch eben so präsentiert über die Medien eben und es wird halt gezeigt, was möglich sein wird und das ist gerade so ein Trend, der noch nie so schief gegangen ist, dass es an irgendeiner Stelle abgebrochen wurde, aber da möchte ich nicht weiter drauf eingehen, weil das soll nochmal eine Folge bekommen. Ja, durchaus. Ja, aber nochmal, um nochmal kurz auf diese Mars-Sache zurückzukommen, die haben irgendeinen katholischen Bischof oder irgendwie so ein Kirchenhänsel dazu gekriegt, dass er gesagt hat, ja, also das ist ja auch gar nicht so verkehrt, weil Kolumbus, der ist ja auch ins Unbekannte losgefahren und sonst hätte man ja das gar nicht entdecken können. Also eigentlich ja gar nicht tragisch. Ich finde, der Vergleich hinkt natürlich sehr. Denn Kolumbus hatte ja durchaus eine reelle Chance, irgendwo anzukommen und durchaus auch eine reelle Chance, irgendwann auch wieder zurückzukommen. Das ist bei der Mars-Sache natürlich ganz, ganz anders. Also abgesehen davon, dass selbst wenn man da landet, man kann ja heute noch nicht ganz klar den Landeort bestimmen und wenn man da mehrere Sachen hinschicken will, irgendwie noch ein paar Wohnmodule, dann kann es halt sein, dass die mal 300 Kilometer weiter links oder rechts ankommen und dann muss man da möglicherweise als Astronaut dann erst nochmal über so 2-3 Gebirge rüberkrabbeln im Raumanzug, bloß nichts kaputt reißen, bis man dann da in der Wohnung ist. Ja, das ist natürlich Quatsch. Ne? Ärztliche Versorgung, alles ist alles Blödsinn. Und was auch sehr interessant ist, bei der Mondlandung zum Beispiel, bei den Mondlandungen dort war das Medieninteresse ja sehr, sehr hoch. Allerdings nahm es dann auch sehr rapide ab und die dritte Mondlandung war dann eigentlich schon gar nicht mehr so etwas Besonderes. Ich denke mal, mit so einer Mars-Sache wäre das ganz genauso. Natürlich wäre das super und natürlich wäre das ein Hype und natürlich könnte man damit eine Fernsehshow finanzieren. Ich denke jedoch dann, wenn das dann irgendwann normal geworden ist, ist natürlich nicht normal zum Mars zu fliegen, aber so für den Fernsehzuschauer, aha, ist mal wieder einer gelandet, dann wird es auch langweilig und deswegen vollkommen utopisch. Irgendwann wird das langweilig. Also das würde zwar natürlich auch wenn es einfach nur Zivilbevölkerung ohne wissenschaftliche Ausbildung wäre, selbst dann würde man damit schon noch Erkenntnisse schaffen können, einfach dadurch, dass sie da leben, ne? Aber ich denke auch, dass es utopisch ist und das ist, ich habe mich damit nicht näher befasst, aber allein, wie man das eben vorhat, also man möchte mit irgendwelchen 3D-Entwurfs gerenderten Zelten dort landen, liegt natürlich nahe, sich sowas auszudenken, anstatt mal richtig nachzudenken. Und also das sieht für mich alles einfach nach einer Idee aus, wo sich Leute zusammengesetzt haben, die geguckt haben, womit können wir nicht nur Kasse machen, sondern auch wirklich Aufsehen erregen. Und es konnten ja, sie vor allen Dingen das, vor allen Dingen das ja, Aufsehen. Das konnten denke sie ein ich Stück auch, ja. weit. Und es ist auch klar, dass das gesendet wird. Aber irgendwo ist auch Schluss. Also das Interesse schwindet halt auch wieder, wenn nichts passiert. Und gut, die Gelder, die sind dann eben weg. Das ist dann eben so, das kann man dann halt nicht ändern, aber das sind, die sind ja auch marginal für den Einzelnen vielleicht. Also wer da richtig gespendet hat, gut, für den ist es schade. Ansonsten der Anspruch, der ist ja immer da. Also es gibt ja unheimlich viele Konzepte, wie man Planeten besiedeln kann. Und immer wieder ist der Mars wegen seiner noch vorhandenen Atmosphäre sehr interessant. Man versucht es mit Algen oder man versucht es mit Chemikalien oder man versucht eben wirklich einfach nur zu landen und dort irgendwie am Leben zu bleiben, was ja dieses Projekt wäre. Also selbst wenn die Menschen es dort schaffen würden, irgendwie sich ihre Lebensmittel zu produzieren und ihr Zelt instand zu halten und dann auch zu vergrößern, selbst dann würde man früher oder später einfach nicht die Ressourcen haben, die nicht ständig nachkommen. Ne? Und vor allen Dingen. Ja, selbst wenn die dauernd nachschützt, der Mars hat doch, glaube ich, gar kein Magnetfeld. Und durch diese schwache Atmosphäre wäre man der Strahlung, der Weltraumstrahlung ausgesetzt, ziemlich hilflos. Also die würden relativ fix, glaube ich, alle irgendwie an Krebs draufgehen. Und ja, weiß ich auch nicht, sowieso hygienetechnisch. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass dann irgendwann da. Wenn dann da irgendwann doch mal so ein Schimmelpilz in der Klimaanlage drin ist und man den dann nicht einfach mal sagen kann, oh, ich wechsle mal die Klimaanlage. Ne? Ja klar, und dann auch angenommen, das funktioniert und die landen da wirklich, dann ist schon mal eins klar, diese Firma wird das nicht für immer unterhalten und wenn dann wieder Kosten entstehen, die dann mittlerweile verfeiert wurden, dann gibt es auch kein Geld, um dahin zu fliegen und da irgendwie Pflege zu betreiben. Und dann steht der Staat in der Pflegeheim auf dem Mars. Und dann ist es der Staat in der Pflicht steht, weil er die armen Menschen da oben nicht pflegt. Ja, weil der eigentlich derjenige Vorreiter ist dieser ganzen Technologien und derjenige muss dann plötzlich gucken, dass er die Menschen da im Leben erhält. Ne? Und man darf ja niemanden sterben lassen und das ist ethisch problematisch. Und wenn es nur um Geld geht, dann darf man darauf ja eh nicht achten und muss irgendwie Lebensmittel wenigstens schicken und so. Aber interessant ja auch, wäre auch, wie lange der Staat braucht, um irgendwas loszuschicken. Um irgendwas ins Ja, aber interessant wäre auch, dass das selber, also angenommen, man würde die da jetzt hinschicken und man würde dann irgendwie in 20 Jahren sagen, so, oh Mensch, hier der eine, den geht's ja, oder na, so lange wird sich da in 10 Jahren sagen, oh Mensch, dem geht's ja jetzt ganz schlecht, da den holen wir mal ab, wir haben ja mittlerweile die Technologie. Das Problem wäre, dass wenn der da erstmal 10 Jahre auf dem Mars gelebt hat, mit dem ein Drittel Schwerkraft da und so weiter und so fort, der wäre auf der Erde gar nicht mehr lebensfähig. Ja, also, das glaube ich schon. Der müsste sich gewöhnen, aber lebensfähig schon. Also das würde klappen. Also du siehst ja auch die Astronauten, die sind ja auch teilweise mehrere Jahre im All. Ich weiß nicht, ob es über mehrere Jahre... Nee, ein Jahr, zwei Monate Jahr? War das okay, längste. Na gut, aber trotzdem, ich meine, die haben ja nun gar keine Schwerkraft da. Also die schweben ja wirklich nur. Na gut, aber die machen Sport ohne Ende. Das machen die auf dem Mars auch. Also was willst du Quatsch, anderes machen? Wenn du da lebst, dann sitzt du auch nur noch vorm Fernseher. Nee, das müsste man sich offen lassen, was dann wirklich passiert. Ich meine, der da, das war ein Russe da, der auf der Mir da vor 20 Jahren ein Jahr, zwei Monate war, der hat Geld gekriegt und der wusste ganz genau so, wenn ich jetzt hier nicht trainiere jeden Tag, dann bin ich meinen Job los. So, und dann ist meine Karriere vorbei und alles, sondern ich muss hier oben einen anständigen Job hinlegen. So, und wenn du da irgendwelche Dullis auf den Mars schickst, also irgendwann, wenn sie dann irgendwie, keine Ahnung, in Depression verfallen, dann ist es doch genauso wie auf der Erde. Dann irgendwann wird es langweilig und dann sitzen sie vorm Fernseher und machen gar nichts mehr. So, und wenn du sie dann abholst und auf die Erde bringst, dann zerfließen die doch hier zu Brei, allein durch die Gravitation. Nein, das weiß ich, ob es ganz so drastisch wäre, aber das sind ja jetzt Mutmaßungen, aber auf jeden Fall Perspektiven. Das sind ja alles Sachen, die müssen ja bis ins Kleinste eigentlich bedacht werden. Und dazu ist so eine kleine Firma normalerweise nicht fähig, auch wenn man jetzt die Innovationen, die teils geschaffen werden, hochhalten muss. Aber Naja, ich stehe so ein bisschen auf Kriegsfuß mit diesen ganzen Versuchen, irgendwas zu etablieren als wahnsinnige Neuheit und es dann nicht durchzusetzen, aber trotzdem die Gelder zu sammeln. Und da bin ich, da finde ich es schade, dass wir dazu immer wieder verleitet werden, dazu zahlen, jetzt gerade im Softwarebereich. Ich muss es aber nochmal sagen, aber das ist unglaublich, was da momentan über die Theke geht an Geldern für Stückprogrammierungen, die halt so unfertig sind, dass man sie eigentlich fast hätte selber machen können, ein bisschen Erfahrung. Aber gut, das bleibt abzuwarten. Das Schöne bei solchen Sachen ist ja, dass man da tatsächlich dann auch nicht verpflichtet ist, so einen Scheiß zu bezahlen oder dafür zu bezahlen. Also wir haben ja mal eine Folge über Kirchenfinanzen gemacht. Also da ist ja auch der nicht-kirchliche Bürger verpflichtet, für viele Sachen zu bezahlen. Aber ich meine, keiner wird gezwungen für so ein utopisches Mars-Projekt, was so schön es wäre, wenn da mal ein Mensch hin und zurückfliegen könnte. Ne? Aber das wird halt nie funktionieren, dass einer auch nur dahin fliegt und dann da so mit so einem, also da muss ja keiner bezahlen. Also wer da zahlt, ist ja selber schuld. Ja, okay, das stimmt natürlich. Deswegen ist es die Freiwilligkeit gegeben. Aber was alles freiwillig ist und was nicht, ist ja auch nochmal eine Frage, ne? Vielleicht ist es ein Dilemma. Vielleicht kann ich auch einfach sagen, ich zahle die Kirchensteuer nicht mehr und das kann ich auch. Ja, wir haben ja darüber gesprochen, geht ja auch über die normalen Steuern. Aber ist klar, ist schon ein Unterschied. Also dieses Gefühl von Freiheit und das ist schon nicht verkehrt, das zu verfolgen und das auch umzusetzen. Und doch hoffe ich, dass zumindest durch dieses Projekt, was eigentlich nur am Rande des Bewusstseins ja auch erschienen ist der Menschen. Also ich weiß nicht, wer es alles so richtig geglaubt hat. Also ich glaube auch, dass nur wenige das wirklich ernst genommen haben und es weiterverfolgt haben, was da jetzt wann passiert und so. Und vor allen Dingen das Publikum, was angesprochen wurde, das waren vielleicht auch am ehesten die Menschen, die sich diese Big Brother-Folgen damals angeschaut haben, worauf ja auch dieses Konzept jetzt ja auch basiert. Und ob die jetzt nachhaltig genug gucken, was damit passiert und das irgendwie auch stützen, ist natürlich fraglich. Also ich habe einen Bericht gesehen über einen Bewerber, einen deutschen Bewerber, der sich da beworben hat, der da gerne auf den Mars wollte. Der hat auch ganz tatsächlich, trainiert er dafür und lernt irgendeinen Kram und engagiert sich dafür und bla bla bla. Und der ist beruflich keine Ahnung, aber privat ist er auf jeden Fall so Privatpilot. Und da meint er wohl, ist er so ähnlich. Und das, was jetzt wirklich interessant ist an der Sache, ich glaube tatsächlich, dass er das geglaubt hat. Der ist jetzt, glaube ich, irgendwie, oder damals war er 45 und 10 Jahre später wäre der Start, da wäre er 55 gewesen, also auch nicht mehr der jüngste Hüpfer. Und was aber wirklich interessant war, der hatte der war verheiratet und hatte Kinder und der hat seiner Frau gesagt, so, ja, ich bewerbe mich da jetzt mal und dann bin ich ja dann weg und auch so dauerhaft. Und die Frau fand das zuerst überhaupt nicht lustig, hat gesagt, sag mal, hier, hallo, sagen hier, ich bin in 10 Jahren dann mal weg, also dann kann ich mir ja auch gleich einen neuen, so, ne, also, und was ich, also, kam dann im Bericht so vor, ob das wirklich so war, weiß ich jetzt nicht, aber die beiden sagten zumindest, dass die Beziehung zwischen ihnen seitdem besser geworden ist, weil sie intensiver und bla bla bla leben, weil sie eben wissen, aha, das gibt da irgendwie so ein Enddatum, so, der Beziehung, und dass sie ja jetzt bewusster leben würden. Fand ich ganz interessant, weil wenn tatsächlich durch diesen Gedanken die Beziehung da besser läuft und die beiden jetzt irgendwie mehr vom Leben haben, finde ich das eine super Sache, finde ich cool. Wobei jetzt interessant wäre, wie würde man die Menschen dazu kriegen, ohne diese utopische Idee mit irgendwie, ich fliege in 10 Jahren zum Mars und bin dann für immer weg, dazu zu kriegen, dass ich im Hier und Jetzt einfach genauso gut leben wie die beiden und dann möglicherweise sich in 10 Jahren eher freuen, upsi, du fliegst ja gar nicht, wie schön, dann können wir ja nochmal schön 10 Jahre machen, so. Also ja, finde ich ganz interessant. Wäre eine philosophische Grundsatzfrage auch, ne? Und eine Auffassung von Lebensführung und Werten und allgemein diesen ganzen Ansprüchen, die man vielleicht verwirklicht. Wie lebe ich denn im Jetzt gut und so weiter? Dafür kann man sicherlich unendlich viele Folgen produzieren, um die ganzen Ansichten aufzuzeigen, aber wäre sicherlich eine Tendenz, das auch zu nutzen, ne? Als Resilienz vielleicht einfach, ja, die Schwierigkeit ist da, es sind nur 10 Jahre und die nutze ich. Das sieht man häufig auch bei schwerkranken Menschen, die wirklich wissen, ich habe nur noch so und so lange, und die haben dann wirklich das beste Jahr, das beste halbe Jahr oder die besten 3 Jahre ihres Lebens gehabt. Ne? Ja, ich habe sogar mal auch wieder einen Bericht, ob das immer dann alles so stimmt, wie das da vor der Kamera ist, ja nochmal eine andere Frage. Aber auch eine Person, die einen schweren Unfall hatte und dann im Rollstuhl gelandet ist, also weiß nicht, ob querschnittsgelähmt, aber auf jeden Fall ganz fies, ganz, ganz fies. Und natürlich ganz schrecklich unter den Folgen leiden musste, aber gesagt hat, naja, seitdem ist mein Leben dann letztendlich doch besser. Also ist natürlich ein bisschen zynisch zu sagen, dass hier seitdem die Beine wechseln, ist besser, ist natürlich, ja, natürlich nicht so toll, aber es gibt tatsächlich Menschen, die diese schrecklichen Anlässe dazu nehmen, ihr Leben anders wahrzunehmen. Das ist natürlich schon interessant, denn es wäre natürlich gut, wenn man das erreichen könnte, ohne so einen schrecklichen Unfall. Oder? Genau, das wäre schön, wenn man es einfach so haben könnte, ne? Aber das ist ja immer der Wunsch nach den Dingen und nach den Möglichkeiten. Vielleicht ist das Gute oder das Schöne auch immer da und wir sehen es nicht, weil wir andere Sachen im Fokus haben, betrachten und für wichtig halten oder für würdig halten, dass wir darüber nachdenken. Zum Beispiel die Arbeit in der Freizeit oder die Beziehungen mit Menschen immer wieder zu durchdenken, anstatt sie immer wirklich zu leben. Ne? Und das sind ja alles so Punkte, ja. die werden ja schon immer durchgesprochen. Und es gibt die unterschiedlichsten Meinungen, wie man es umsetzen kann. Und natürlich auch die ganzen Paradigmen, wo man vielleicht sagt, man kann es gar nicht umsetzen. Du hast keine Wahl darüber, wie du empfindest und was du tust und ob du dein Leben genießt. Dann gibt es natürlich die Psychologie, die sagt, nee, das ist gar kein Problem. Wir packen da an und holen Werkzeug raus und formen das eben so, dass es funktioniert, weil wir genau die Gestaltmerkmale haben und wir werden vermutlich so und so viele Sitzungen brauchen. Dann kann man sich aber wieder fragen, ist das jetzt das schlussendliche Idealglück, zu dem ich fähig bin oder nicht? Und das hat natürlich. Muss man alles hinterher sagen, ob es das gebracht hat. Muss man hinterher sagen. Es hat natürlich alles eine ziemliche Tiefe und es nimmt auch, glaube ich, einen großen Teil des Alltagsbewusstseins auch einfach ein, dass man sich diese Fragen auch immer mal wieder stellt. Also ich glaube, es gibt niemanden, der wirklich geschlossen allem folgt und sich niemals irgendwie genötigt fühlt, das zu reflektieren, was passiert. Ne? Das ist, glaube ich, also ich weiß nicht, ob es das gibt, aber vermutlich sehr selten. Hat das nicht auch was mit Intelligenz zu tun? Ich weiß nicht, ob Intelligenz. Kann natürlich sein, ja, würde man sagen, ne? Sei intelligent. War das nicht irgendwie je dümmer, je glücklicher oder so? Ach so, ja, das ist auch eine Auslegung, ne? Dass man halt sagt, der Verstand schränkt die ganze Geschichte ein. Das würde man zum Beispiel in den indischen Philosophien sagen, die sagen, gehen so weit teilweise, dass sie sagen, den Verstand brauchst du nicht und du bist ohnehin überhaupt nicht vorhanden. Also du glaubst halt, du bist der Körper, in dem du dich halt befindest, dass du das seist. Und das gilt es zu überkommen und das geht durch Selbstergründung und durch Ablegen des Denkens, manchmal nur wenige Sekunden auszusteigen, soll dann nach deren Meinung halt schon dazu führen, dass man eben frei ist von diesen Befangenheiten, ne, mit denen man sich auseinandersetzt, indem man sich eben nicht mehr identifiziert. Das sind so ja, gut. Ansichten. Und, also, ne, also das ist halt jetzt in der Moderne natürlich auch wieder beliebt geworden. Man folgt ja auch immer diesen indischen Wegen gerne mal, aber auch den buddhistischen, hinduistischen. Und Aber das finde ich immer problematisch. Also hier Gehirn und Verstand und Bewusstsein ausschalten, das ist immer so, ja, dann kommen wir hier wieder bei der Ludendorff-Brücke an. Ne? Ja, dann. Das ist natürlich eine der Ängste. Das ist natürlich ganz klar auch eine der Ängste dem gegenüber, die sich da auch immer mal wieder zeigt. Nämlich, ich will das jetzt gar nicht postulieren, dass wir alle aufhören sollen zu denken. Ich will das nur mal darstellen. Also, dass wir halt dann einen Grund haben, warum das nicht richtig sein kann. Weil eben der moderne Mensch eben im Verstand hauptsächlich eben lebt. Meinte auch, daraus zu gehen, das ist keine Alternative und es bricht alles zusammen, was man erschaffen hat. Ne? Das wäre jetzt zum Beispiel ein typisches Argument gewesen, auch dass man halt wirklich sagt, ja, wenn man eben nicht denkt, dann ist man eben verrückt. Also wahnsinnig. Mhm. Und deswegen findet das in der Regel auch nicht statt. Aber das sind eben diese östlichen Philosophien, wofür es ja schlussendlich so Dinge wie auch Meditation gibt, die ja eben nicht nur den Körper beruhigen sollen, sondern eben auch wirklich tatsächlich den, ich sage jetzt mal vorsichtig, Geist beruhigen sollen, also das Bewusstsein vielleicht auch wirklich einfach wieder ein bisschen mehr in den Fokus bringen sollen. Und ja, kann man Gutachkommen ist wie eine esoterische Ecke. Nee, das glaube ich nicht, dass wir in die esoterische Ecke hier mitkommen. Esoterisch, da wären wir beim Mond, glaube ich, wieder gewesen. Der Mond ist, was ist denn daran esoterisch? Ja, dass man das beschwört, dass man glaubt, dass sich dort verschiedene Dinge abspielen. Und ach so, ja, ja. Das ist mit. Aber ich habe tatsächlich mal eine Betriebsbesichtigung in einem holzverarbeitenden Betrieb gemacht und die haben mir erzählt, ja, das Holz wird immer nur bei abnehmendem Mond irgendwie gefällt und das ist deswegen besonders gut. Habe ich auch gedacht, ja, also entweder erzählt ihr hier einen ganz großen Scheiß oder ich habe einen an der Waffel. Ja, ich glaube, das kommt häufiger mal vor, ne? Bei Gärtnern ist es ja sowieso immer gerne so, dass sie sagen, nee, das dies und jenes geht nur bei Vollmond und auch immer bei dieser altertümlichen Kräuterernte, ne? Und Heilkräuter. Ja, gut, das tut ja keinem weh. Aber ne, da ist es halt immer noch sehr stark verbreitet. Oder bei Bauern, die haben ja auch immer so Sprichwörter, wie alles läuft und bei welchem Wetter man was tun sollte und was auf Regen verweist und so weiter. Ja gut, das macht der Bauer heute auch nicht mehr, ne? Naja, der Bauer an sich, den gibt's ja eigentlich nicht. Aber ich glaube, der moderne Funktionslandwirt, der wird's nicht machen, weil er dafür keine Zeit hat. Weil er seine GPS-Tracker rumschicken muss. Dann guckt er auf die App, hab noch 3 Stunden. Na, dann fahre ich noch mal ein bisschen. Und wenn es dann nachher regnet, dann mache ich Kaffeepause. Und dann genau. Oder wenn es regnet, dann regnet es halt. Ich fahre weiter. Ja, genau. Ja, so wird das aussehen. Gut, ich glaube, wir kommen jetzt mal mit der Folge sehr langsam zum Ende. Eins wollte ich noch einstreuen. Wir haben heute eine kleine Verlosung, die läuft bis morgen um 16 Uhr. Also sollte das hier jemand hören, dann kann er gerne einen Kommentar bei uns reinschreiben unter die Folge oder uns auch eine E-Mail schicken, wenn es so aufwendig ist. vollwissen@gmail.com. Zu gewinnen gibt es ein innovatives Pflanzset. Das kann man zwar nicht am Mars anpflanzen, aber das sieht zu Hause ganz nett aus. Einfach mal schreiben und wenn ihr uns vielleicht in den sozialen Netzwerken so ein bisschen teilt, wir sind nicht überall drin, aber was ihr hier so seht, das fänden wir auch ganz nett und ich würde sagen, machen wir die Nacht erstmal zu. Machen wir die Nacht zu und lass die Nacht ausklingen.